Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, in der letzten Reihe Parkett. Wir begrüßen den guten Rat hier und heute am Mikrofon und er hat uns einen Psychothriller mit einigen Fallstricken mitgebracht. Im Netflix-Film Fractured verliert Sam Worthington erst seine Familie in einem Krankenhaus und auf der Suche nach ihnen zunehmend die Kontrolle. Also hört gebannt, seid gespannt und macht es euch bequem. Plätze haben wir euch natürlich wieder reserviert, selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett. Mein Name ist Yves, ich begrüße euch im Studio und zu Gast haben wir heute den lieben und guten Rat. Hallo Rat, hallo. Wie geht's dir? Hallo Yves, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ausgeschlafen. Das ist schön. Ich habe sehr gut geschlafen. Das freut mich schon mal zu hören. Ja. wir beide kennen uns ja aus dem Kino. Wie so viele Leute. Ja, und heute bist du dabei. Du hast einen Film mitgebracht. Da reden wir gleich drüber. Zuerst mal würde mich natürlich interessieren, wie immer, welche Filme du in letzter Zeit so gesehen hast. Ob da was Gutes dabei war oder irgendwas, von dem du stark abraten würdest. Vielleicht fällt dir da was ein. Ja, ich habe letztens The Whale geguckt, auch im Kino direkt. Ah ja. Ja, und den fand ich echt ganz, ganz gut. Kann ich weiterempfehlen, auf jeden Fall. Und ja. Würdest du sagen, dass Brendan Fraser den Oscar verdient hat? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, der Film war echt ganz, ganz gut gemacht und die Geschichte an sich auch. Ja, muss ich mir noch angucken. Ach, den hast du immer noch nicht geguckt? Läuft ja, nee, immer noch nicht. Da läuft, glaube ich, auch nicht mehr im Kino, oder? Nee, nicht mehr. Da hast du aber was verpasst, Yves. Ja, ich befürchte es auch. Mir hat Kumpel auch letztens, der Gregor, schönen Gruß da draußen. Hat mir auch gesagt gehabt, ich soll den unbedingt angucken. Der wäre sehr gut. Ja, den sollst du echt. Aber da muss ich wohl drauf warten, dass er auf irgendeiner Streaming-Plattform mal landet. Ach, den findest Netflix du bestimmt. Netflix oder so. Ja. Nur eine Frage der Zeit. Yep. Ja, The Whale also. Und ich kann mich noch an Evil Dead Rise erinnern. Ja. Und den fand ich echt sehr, sehr schlecht, leider. Ja. Und meiner Meinung nach, den kann man ja auch nicht aus Langeweile sogar gucken. Ja, ich fand den auch ganz schlimm. Ja, zu viel. Du kamst ja nachmittags mit deinem Kumpel da ins Kino, wo ich gerade gearbeitet habe. Genau, an dem Tag. Und ich habe dich noch vorgewarnt, das weil stimmt. Ich ihn kurz vorher gesehen hatte. Das stimmt. Ihr habt euch trotzdem reingewagt. Und war sehr enttäuscht. Naja. Dein Kumpel auch? Ja, mein Kumpel auch. Oh je. Ja, schade eigentlich. Naja. Ja, das stimmt. hast du noch was? Was dir einfällt? Nee, nicht wirklich. Okay. Ich habe zuletzt gesehen Renfield, der ja gerade im Kino läuft, mit Nicolas Cage als Dracula. Er war sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Halt so ein bisschen mit Humor gemacht und sehr, wie sagt man denn, na so übertriebener Gewalt. Naja, Nicolas halt, ja. Aber halt so übertrieben, dass es schon so comicartig ist. Also da gibt's literweise Blut, aber halt auch so übertrieben komplett, also komplett unrealistisch dann schon. Dass es da schon ein bisschen ins Komische reinkippt. Aber das gehört zum Film, oder? Ja, genau. Es soll schon so sein, dass es ein bisschen überzogen ist alles. Das war echt, echt witzig. Dann schaue ich gerade mit Eva und Luise die alten Mission Impossible Filme nach. Aha. Damit wir gut vorbereitet sind, wenn dann am 13. Juli der neue kommt. Da haben wir letzte Woche Montag den ersten Teil gesehen und gestern den zweiten, der echt nicht so gut ist. Also ein Kind seiner Zeit, der weiß ich auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ja. Der ist so übertrieben pathetisch. Kennst du den? Nee, leider nicht. Also den kenne ich schon, aber den habe ich nicht geguckt. So, okay, ja. Sag nicht leider, es ist schon ganz gut so. Ah, okay. Den muss man nicht kennen. Also es sind so derart viele Zeitlupenaufnahmen. Wir haben gestern Abend dann nach dem Film gesagt gehabt, wenn die ganzen Zeitlupen nicht wären, wäre der Film 20 Minuten kürzer. Okay, das sagt dann extrem. Alles dann über den Film. Ja. Ja, die haben wir gesehen und ich war am Sonntag um 11 Uhr vormittags in Dungeons and Dragons endlich mal mit Eva zusammen und muss sagen, da war echt unterhaltsam und witzig. Okay. Den würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist gut. Wer sich jetzt wundert, wir hatten den, also ich hatte den auf dem Instagram-Kanal als Filmtipp der Woche schon mal genannt gehabt. Das lag daran, dass sehr viele Leute, die ich kenne, wie zum Beispiel Thea, Luise und so weiter, die hatten den zu dem Zeitpunkt schon gesehen und haben den sehr empfohlen. Deswegen dachte ich mir, okay, mache ich da mal einen Filmtipp draus, ohne dass ich den gesehen hatte. Jetzt habe ich ihn nachgeguckt und muss sagen, war die richtige Entscheidung. Das ist gut. Ja. Hast du den gesehen? Nee, und das habe ich auch nicht vor. Also, okay. Ist nicht so deins? Leider nicht, nee, da bin ich weit weg von solchen Filmen. Ah ja, okay. Ja. Aber vielleicht sind wir an deinem Filmvorschlag heute deutlich näher dran, kam ja von dir. Mhm. Und zwar hast du uns mitgebracht den Film Fractured. Fractured, ja. Aus dem Jahr 2019, eine Netflix-Produktion. Ja. Regisseur ist zwar Brad Anderson, den einige vielleicht von The Mechanist kennen, mit Christian Bale. Kennst du den Film? Nee. Okay, der ist auf jeden Fall sehr bekannt und auch sehr gut. Hat sich Christian Bale, glaube ich, bis auf 45 Kilo oder so runtergehungert. Also sehr, sehr dürr. Worüber geht's im Film? So ganz kurz. Um jemanden, der einen Autounfall hatte und traumatisiert ist und die Realität nicht mehr als richtige Realität wahrnimmt. Ah, okay. Also da kommen wir ja gleich auch noch dazu. Okay. Ist nämlich schon ein bisschen ähnlich zu unserem Film. Mhm. Ja, Sam Worthington spielt mit. Den kennen Leute aus Avatar auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht noch Yuna Bomber ist so eine Serie auf Netflix, wo er mitspielt. Die fand ich auch sehr gut. Ja, wo er der Mathematiker war. Oder so. Genau, ja. Hast du die auch gesehen? Ja, die ist echt ganz gut. Ja, ich fand die auch echt gut. So, und die weibliche Hauptrolle spielt Lilly Rabe, die echte Fans von American Horror Story kennen, falls man das gesehen hat. Magst du eine kurze Inhaltsangabe machen oder soll ich das machen? Kann ich gerne auch was dazu sagen. Ja, so eine kurze, worum geht's insgesamt? Was passiert im Film? Naja, ein Mann namens Ray, der war unterwegs mit seiner Familie, seiner Frau und Tochter dann im Auto. Und die halten an einer Tankstelle erstmal an, um Batterien für die Kleine zu kaufen, für ihr Spielzeug. Und dann fällt die Kleine runter und versucht dann der Vater halt seine Tochter zu retten. Und sprengt ihr nach, mit der Hoffnung, dass er sie noch fangen kann. Das passiert leider nicht. Die fallen beide zwei runter. Dann wacht der Vater auf und sieht seine Tochter auf dem Boden liegend. Dann kommt seine Frau noch dazu. Versucht das halt nicht wahrzunehmen, dass seine Tochter gestorben ist. Ja, und dann denkt sich einfach komplett was anderes aus. Und von da aus geht dann der Film los. Ich will ja nicht viel jetzt über den Film sagen. Ja, die gehen dann alle ins Krankenhaus. Und der Vater denkt, dass das Krankenhaus was mit seiner Familie vorhat. Und dann kommt die Polizei dazu. Ja. Würden stückweise am besten. Ja. Genau. Also man hat dann, also er hat dann das Gefühl, mal als Zuschauer auch, dass da irgendwas im Busch ist im Krankenhaus. Mhm. Da irgendwie so ein, wie sagt man, irgendwelche kriminellen Sachen passieren und da irgendwas vertuscht werden soll. Ja. Mhm. Können ja mal vorne anfangen. Du hast ja schon gesagt, die sind unterwegs im Auto. Die kommen gerade von Thanksgiving. Ja. Von den Schwiegereltern quasi. Und man merkt im Auto schon am Anfang, dass sie so ein bisschen zerstritten sind und eine schwierige Ehe gerade haben. Und man hat das Gefühl, dass eigentlich nur noch die Tochter so die Ehe zusammenhält. Ja. Ja, die kommen dann, wie gesagt, da an. Da passiert dieser Unfall, weil die Tochter von einem Hund bedroht wird. Und Ray den Hund ablenken will, wirft einen Stein und die Kleine fällt da runter. Hast du ja schon gesagt, genau. Und dann fallen ja beide. Und fand ich da schon ganz gut, wie sich da der Ton da verändert. Also ist alles so ein bisschen gedämpft und man hört so Stimmen. Mhm. Ich glaube, eine Zeile ist dann "They are both gone, Mr. Monroe." Was so ein bisschen vielleicht schon vorwegnimmt. Ja. Was eigentlich passiert. Er hört auch genau also den Satz, wir haben beides verloren. Ja. In dem Moment auch. Ja, ja, genau. Es geht natürlich da um komplett was anderes, aber... Ja, ich finde das... Also, ist ein bisschen schwierig, über den Film zu reden. Wie man das schon merkt, weil man will ja auch nicht zu viel verraten an sich. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen... komplizierter erzählt. Also wir haben die eine Familie halt. Und er hatte aber vorher schon mal eine Familie. Genau, eine Frau und eine Tochter auch. Genau, die beide bei einem Autounfall gestorben sind, weil er besoffen war. Scheinbar. Und da sind beide gestorben. Das vermischt sich alles so ein bisschen und ja, also Der Film ist so ein bisschen düster gemacht, auch vom Bild her. Also wenig Farben drin. Mhm. Und das merkt man dann ganz besonders in dem Krankenhaus, was irgendwie, also ich habe noch nie so ein dunkles Krankenhaus gesehen. Ja. Nee. Selbst wenn Nacht ist oder wie auch immer, ob da jetzt Tag oder Nacht ist, man merkt es ja gar nicht. Es ist immer sehr wenig Licht da in dem Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, wie die da arbeiten können. Naja, damit man vielleicht das Gefühl bekommt, dass im Krankenhaus irgendwas schiefläuft halt. Also es ist quasi kein Krankenhaus, sondern so ein Menschenhandel oder sowas ähnliches. Hm. Also die kommen ja da an und da fällt dem Ray schon, also dem fallen ein paar Sachen auf und man hat da schon das Gefühl irgendwie, dass da so Organhandel betrieben wird. Man sieht immer so Kühlboxen, wo Organ draufsteht, Organtransplantat, die da hin und her geschoben werden. Dann wird mehrfach nach der Blutgruppe von der Tochter gefragt und ob sie Organspenderin ist. Und ich finde, der Film macht das da... Ja? Ja, sag mal. Ich finde, der Film, der macht das sehr gut. Also wir kriegen ja alles aus der Sicht von diesem Ray erzählt. Mhm. Und mit der Art, wie das alles inszeniert ist, bekommt man selber auch wirklich den Eindruck, dass da irgendwas faul ist, also dass da irgendwas sein muss. Ja. So wie er das ja auch denkt. Ja. Das fand ich ganz interessant gemacht. Ja, wo der... Weil es einfach funktioniert, obwohl alles irgendwie so offensichtlich ist. Entschuldigung, weil es so offensichtlich ist. Also du hast immer so Sachen, wo du denkst, das ist ein bisschen zu offensichtlich. Also, dass du wirklich ständig zum Beispiel diese Organsachen zu sehen kriegst. Und ja, man sieht immer wieder Dinge halt, die beweisen, dass Ray recht hat. Ja. Ray sieht dann, wie zum Beispiel hier den, als das Krankenhaus noch hier den jungen 15-Jährigen noch als Patient bekommen haben und sie telefoniert und sagt, wir haben noch einen 15-Jährigen. Genau. Und noch einen mit Blutgruppe B positiv. Ja. Hat ja auch gesagt. Ja, und wo der Arzt auch der Tochter gesagt hat, dass sie schöne Augen hat. Ja, das sind alles so Sachen. Ne? Genau. Das sind alles so Dinge, die er da wahrnimmt und wir halt präsentiert bekommen, die da unser Gesamtbild beeinflussen sollen, was ja auch gut funktioniert, finde ich. Das fand ich, ehrlich gesagt, das Beste im Film. Ja, dass wir das halt, hat er echt gut gemacht. Ja, wir sehen halt nur, was Ray sieht. Mehr nicht. Mhm. Ja. Also, die nehmen die Tochter ja auf, wird behandelt von dem Arzt und er sagt dann, ja, es könnte irgendwas mit irgendeiner Gehirnblutung sein, wir müssen da mal so einen Scan machen. Mhm. Und ab dem Moment darf er halt nicht mit. Das ist irgendwie im Kellergeschoss, das Scan-Gerät oder so. Und die verabschieden sich für kurz und es wird schon so inszeniert, wie also die Hände berühren sich so, als wäre es so das letzte Mal, dass die sich sehen. So ein bisschen prophetisch an der Stelle und er wartet dann halt im Wartezimmer, ist gefühlt ein halber Tag vergangen oder so. Und als er dann fragt, wo die halt sind, wo die bleiben, heißt plötzlich, die waren nie da. Ja. Und dann geht das Ganze erst richtig los, wo er dann denkt, da ist die wollen hier wirklich hier die Organe entnehmen, verkaufen und das Ganze vertuschen, weil plötzlich auch so hingestellt wird, dass die Familie nie da gewesen ist. Auf den Videobändern sind sie nicht zu sehen. Mhm. Auf diesem Formular, wo man sich einschreiben muss, hat möglicherweise er sich für seine Tochter eingetragen. Deswegen steht ja nur er drauf. Ja, aber genau davor die Szene, wo Ray seine Frau und seine Tochter bis zum Fahrstuhl begleitet. Ja. Da sagt er auch zu seiner Frau, dass sie dann, nachdem sie jetzt hier rauskommen, in Urlaub fliegen oder sowas ähnliches. Mhm. Und genau den Satz sagt er auch im Wartezimmer, wo er geschlafen hat. Und als er aufgewacht ist, da wo der eine andere Mann hier ein bisschen groß war, gegenüber saß, dann sagt er zu ihm, hey Mann, du hast im Schlaf geredet oder sowas ähnliches. Ja, das stimmt. Das fand ich echt ganz gut, weil der Zuschauer bekommt auch halt so eine kleine Info, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mhm. Aber weil wir die ganze Zeit auch halt nur sehen können, was Ray sieht, kommt man durcheinander. Und dann man weiß dann nicht genau, was da richtig ist halt. Ja, man ist sehr verwirrt. Ja, auf jeden Fall. Was das angeht. Ja, am Anfang merkst du ja schon, dass Ray gern eine harmonische Familie hätte. Mhm. Mit seiner Frau, die Ehe, wie gesagt, da kriselt's. Und ab dem Unfall oder so, oder sag ich jetzt mal, macht es den Eindruck, als würde er sich die Realität halt so formen, wie er es gern hätte, dass er dann, sie sagt ja auch, sie hätte gern, dass er einfach mal was macht, dass er aktiv wird und so weiter. Mhm. Auch den Schwiegereltern gegenüber vielleicht oder allgemein in der Ehe und im Leben. Ja. Und da, wo sie halt plötzlich im Krankenhaus verschwinden sozusagen, wird ja auch aktiv. Ja. Wird quasi der Held seines eigenen Lebens, seiner eigenen Vorstellung da an der Stelle und versucht die halt zu retten wo es gar nichts mehr zu retten gibt. Ja. Was wir aber später erfahren. Das hättest du aber nicht jetzt sagen sollen. Ja. Aber ja, die Frau hat ihn quasi immer halt oder ihm immer dabei geholfen, weiterzugehen. Zum Beispiel, wo er dann vor dem vor den Babys hier stand. Da gab es so ein Zimmer für die Neugeborene. Ja. Und er war kurz verloren und er wusste nicht, wie er weitermachen soll. Und dann kommt plötzlich die Frau und sagt ihm, mach was. Ja. Mach was. Stimmt. Ja. Ja, dadurch, dass es so viele Anspielungen gibt, auch so viel. Zum Beispiel in dem Wartezimmer ist ja dieser Fernseher. Ja, da war so ein komischer Film. Da läuft ja so ein, genau, da läuft so ein Film und in einer Szene, die da kurz ins Bild kommt, gibt es so einen frontalen Autounfall. Der zu sehen ist. Und wir erfahren ja, dass irgendwie seine Ex-Frau auch bei einem Autounfall gestorben war. Ja. An dem er wahrscheinlich Schuld hatte. Und also, man hat dann irgendwie, also es gab so mehrere Theorien, die man sich da zusammenreimen kann, was da jetzt wirklich passiert. Also ich dachte zuerst zum Beispiel am Anfang, als die da runtergestürzt sind, dass ab da er sozusagen wie so einem Wachkoma ist und sowieso sich alles nur einbildet. Mhm. Das habe ich mir gedacht. Dann später halt, dass das auch alles schon erfunden war und er seit dem Autounfall irgendwie in so einer Art Koma liegt. Mhm. Jedenfalls hat mich der Film das denken lassen, für kurz. Weil, wie gesagt, diese Anspielung auf die Ex-Frau kommen, diesen Autounfall, auf einen Brand. Wir sehen ja auch kurz so Bilder eingeblendet davon. Für so ein paar Sekunden. Mhm. Was aber auf die Handlung an sich gar keinen Einfluss hatte. Ja, also am Anfang das an hat ja, ja. Habe ich gedacht, der hat nur die eine Frau, die Abby, die erste Frau. Genau. Und dann halt hat sich da er hat sich einfach alles ausgedacht. Mhm. Und er hat weder eine Frau noch eine Tochter. Mhm. Und er spielt einfach nur verrückt, mehr nicht. Ja. Vor allem, weil die ja auch bei der Krankenversicherungsgeschichte da im Krankenhaus immer wieder nach Abby gefragt haben, die erste Frau. Mhm. Obwohl sie hat mit dem Ganzen nichts zu tun. Mhm. Ja, das ist ganz gut gemacht, dass da so ein bisschen falsche Fährten gelegt werden, sozusagen. Ja. Sie haben das mit dem Organhandel, was er ja sieht. Ja. Die erste Frau. Was halt ganz witzig ist, weil, also wie wir dann am Ende sehen, haben halt alle Personen, die nicht Ray sind, eigentlich ja die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Ja. Sie sagen es ihm ja auch ständig, was eigentlich los ist. Ja, aber trotzdem. Den ganzen Film. Ja, aber man bekommt immer das Gefühl, dass sie lügen. Eben. Ja. Ja, und das ist echt gut gemacht, finde ich. Ja. Also Ray kriegt es gesagt, wir kriegen es ja auch gesagt in dem Sinne. Ja. Aber weder Ray glaubt es, noch wir glauben es. Einfach weil wir halt so komplett in seiner Perspektive mit drin sind. Das fand ich ganz gut. Also und vielleicht kann man halt deutlich vorher drauf kommen, zumal immer dann, wenn irgendwas passiert mit ihm, halt sich auch das aufs Kamerabild und den Ton auswirkt. Zum Beispiel fand ich, er wird ja dann an einer Stelle im Film so in so einem Krankenzimmer, er wird ja sediert mit so einer Spritze, wenn er so ein bisschen durchdreht und wird dann so in so ein Krankenzimmer eingeschlossen und wird dann wach und ist noch so ein bisschen benommen. Da hören wir dann hier so dumpf wieder irgendwelche Geräusche, er schwankt so und setzt sich dann aus irgendeinem Grund ganze 3 Adrenalinnadeln, Spritzen, da ins Bein. Und plötzlich ist er so hyperfokussiert. Wir sehen halt so einen Punkt auf dem Fernseher, der scharf ist. Alles andere ist so verschwommen, weil er halt so einen Tunnelblick bekommt. Und alles passiert plötzlich ganz schnell. Das fand ich echt an der Stelle auch wieder sehr gut inszeniert. Ja. Aber wir haben halt da auch, wie gesagt, wenn sich alles, was passiert, sich körperlich passiert, auf die Kamera und so weiter auswirkt, dann kann man ja schon denken, dass wir sozusagen mit in seinem Kopf sind. Und wenn er halt irgendwas nicht glaubt, dass wir es dann nicht glauben, ist halt auch kein weiter Weg. Ne? Ja. Ja, dann kommt die Polizei. Ja. Irgendwann ins Krankenhaus. Aus irgendeinem Grund. Stimmt, die sind einfach da, ne? Ja, die waren einfach da. Und die wollten einfach wegfahren, glaube ich. Ja, dann hält er sie auf. Ja. Dann sollten die auch dabei helfen. Und die glauben ihm auch. Am Anfang an. Dass er recht hat und seine Frau und seine Tochter verschwunden sind im Krankenhaus. Oder entführt. Ja. Ja, die glauben ihm ein ganzes Stück, so wie wir ihm ja auch glauben. Ja. Bis dann halt wirklich dann auch noch der Arzt, der am Anfang die Tochter behandelt wird, extra aus dem Feierabend wieder reinkommt und auch wieder halt in Rays Sinne lügt. Weil er halt sagt, ja, der Mann hatte irgendwie halt einen Sturz und hat eine Kopfverletzung. Mhm. So. Genau, bis sie die Aufnahme gesehen haben, wo die Familie nicht drauf war. Ja. Da war er also alleine da sitzen. Dann glauben auch sie es nicht mehr, ne? Ja, und mir fällt jetzt noch was ein. Ja. Als Ray im Wartezimmer saß und auf seine Familie gewartet hat. Nee, davor. Ja. Nee, vor der Aufnahme. Der hat mit seiner Frau geredet im Wartezimmer und alle anderen haben auf ihn so geguckt, komisch, hä, mit wem redet er? Ja, hast das nicht gemerkt? Da war so ein paar Sekunden, genau, alle im Wartezimmer, die haben nur auf ihn geredet, so. Man hat gemerkt mit wem redet er? Aber das haben wir natürlich nicht mitbekommen, weil vom Anfang an dachten wir, dass die beiden noch existieren. Beziehungsweise die existieren, aber dass sie im Krankenhaus sind. Ja. Ja. Aber das bildet er sich ja nur ein. Ja. Ja, stark, das ist mir nicht aufgefallen tatsächlich. Das zeige ich dir nochmal. Ja, dann kommt die eine Psychiaterin hier noch dazu. Und schlägt vor, dass die alle dann nochmal zum Tatort gehen, sodass Ray sich dann an alles nochmal erinnert, vielleicht. Ja, dass er quasi konfrontiert wird nochmal damit. Ja, funktioniert auch nicht so gut. Nee, der wird nochmal begeistert, dass er recht hat, wo er den Hund nochmal sieht. Ja, weil alle so sagen, ja, wahrscheinlich hat er sie geschubst oder so mit Arms und sie umgebracht, weil die da so einen Blutfleck finden. Ja. Aber er sieht halt nur den Hund und denkt, ha, ist doch so gewesen, wie ich das wahrgenommen habe. Ja. Und er denkt immer, das Krankenhaus hat damit zu tun. Ja, vor allem mit dem Blutfleck. Ja, alle stecken unter einer Decke. Ja. Und er findet auch, glaube ich, hier irgendwas von seiner Tochter, wonach die am Anfang an gesucht haben. Er findet so einen Schal am Tatort, meine ich. Am Tatort? So ein Spiegel. Ach, hier, so ein Taschenspiegel. So ein Taschenspiegel, genau. Ja, der war irgendwie weg, ne? Und ja, war scheinbar in ihrer Jackentasche oder so. Genau. Und dann glaubt er, dass er recht hat. Hm. Genau, und dann findet er den Schal im Krankenhaus, aber mit seinem Blut. Sagt ihm jedenfalls jeder. Und er sagt so, ja. Ach nee, Nee, er sie hat das sagen, das ist gesagt. das. Stimmt, ja, er hat Ja. das gesagt. Und er sagt so, so groß ist die Kopfwunde doch gar nicht. So, das ist viel zu viel Blut. Aber wir glauben es. Ja. Eieiei. Naja. Weiß nicht, wollen wir das Ende verraten oder? Was ist denn noch passiert? Erstmal, warte mal. Na, Genau, der sperrt erstmal die Polizisten die und alle Polizisten, anderen ja. ein, hier an der In so einen Schuppen Tankstelle, oder was das ist? Ja. fährt wieder ins Krankenhaus und versucht dann runterzukommen hier zum, In diesen Kellergeschoss, ja. genau, Hat dann noch so einen Kampf mit dem Wachmann Sicherheits, da, ja. weil man für die unterste Etage einen Schlüssel braucht, den er logischerweise nicht hat. Er hat nur so einen Kittel und dann noch so eine Keycard? Nee, ne? Ja, auf jeden Fall kämpfen die dann halt im Aufzug miteinander. Ich glaube, er bringt ihn sogar um, oder? Der bringt ihn um, ja. Oder ist er nur so Nee, ich glaube, der ist betäubt? gestorben auch. Oha, okay. Na, der Mann meint es ernst, wenn es um die Familie geht. Natürlich. Ja, unten Ja. angekommen, dann haben wir dann halt wieder, dass wir überall diese Organboxen sehen. Und irgendwelche aufgeschnittenen Patienten, Schrägstrich Leichen, wo alle Organe fehlen. Komplette Brustkorb leer geräumt. Der Körper auf der daneben liegt, auf der Trage. Dem fehlen halt die Augen. Man dann auch denkt, aha, geht's wohl doch um Organhandel. Wie du schon sagtest, der eine Arzt sagt ja zur Tochter, was für schöne Augen sie hat. Ja. Und dann kommt er zu diesem Operationssaal, wo er dann seine Tochter dort liegen sieht. Und die Frau von ihm irgendwie so betäubt in so einem Rollstuhl. Und er rettet sie. Glaube ich dann. Er rettet sie, ja. Also Nach schafft einem er. Kampf natürlich. Selbstverständlich, muss da ein bisschen Action passieren. Ja. Also er wird quasi zum Helden. In seinen Augen oder in seiner Welt. In seinen Augen, ja. Und die steigen da ins Auto ein und fahren in den Sonnenuntergang. Ja. Happy End. Für ihn ist das alles gewesen. Er hat seine Familie Ja. gerettet. Familie und Ehe gerettet, jetzt kann es weitergehen. Ich glaube, Ja. die letzten Worte sind dann auch, wo die nochmal sagen, ja, nächstes Jahr, er glaubt, schlägt vor zu fliegen nächstes Jahr und sie sagt, na komm, wir bleiben zu Hause. Ja. Und da kommt dann die böse Überraschung Dann nachher. kommt die böse Überraschung, genau. Aber die, wir sagen es einfach mal nicht. Aber es ist nochmal so ein Aha-Moment. Ja. Willst du das echt nicht verraten? Willst du es verraten? Kann ich gerne machen. Na dann. Naja, wie gesagt, er denkt, er ist jetzt der Held, fährt nach Hause mit seiner Familie. Ja. Und dann wird dann alles nochmal geklärt, halt für die Zuschauer, was genau passiert ist, dass er wütend war und hat dann einen Stein auf seine Tochter geworfen und deswegen fiel sie runter und ist auch gleich gestorben. Und deswegen war da das Blut von der Tochter. Dann, als die Frau dann dazugekommen ist, hat ihn angeschrien und so, da hat sie dann zur Seite gestoßen und sie ist dann runtergefallen und ihr Kopf war so stark verletzt, dass sie auch gestorben Ja. war. Und ab da hat er sich alles eingebildet. Genau, und er hat dann seine Frau und seine Tochter in den Kofferraum? Kofferraum, genau, reingestellt. Reingelegt und die Ja, liegen da die ganze Zeit eigentlich. Den die ganzen lagen die Film über ganze liegen die Zeit im Kofferraum. da. Ja. Ja, und die Leichen, die er im Auto hatte, da war nur eine Leiche. Und die Leiche. Ach so, scheiße. Also wen er eigentlich gerettet in Anführungsstrichen hat, ist den Patienten mit Bauchschmerzen, der am Anfang ins Krankenhaus kommt. Genau. Der lag da gerade und wurde operiert und hat ihn einfach runtergeholt. Der liegt jetzt wahrscheinlich sterbend auf der Rückbank. Also das fand ich ein bisschen witzig an der Stelle, wo man plötzlich sieht, dass es der ist und der eigentlich operiert werden soll, ganz normal halt. Ja, aber das fand ich auch am besten jetzt im Film, weil, komm schon, er rettet seine Frau ist überhaupt nicht da, da liegt eine andere Person da. Und bald eine Leiche, weil er merkt das bis dahin noch nicht. Er merkt's. Aber nur bis dahin. Aber die Frage ist, wird er es überhaupt irgendwann merken? Ja, hat er schon. Er wirkt sehr glücklich. Nein, ganz am Ende guckt er so komisch nach vorne und macht seine Augen so breiter noch. Und das hat mir so gesagt halt so, ups, ich habe einen Fehler gemacht. Ach so. Na ganz am Ende. Meinst du, da ist ihm alles eingefallen. Genau. Wieder. Als würde er jetzt wieder alles normal sehen. Ach so. Na, kommt aber das böse Erwachen dann. Ja. Ja, dann mal den Kofferraum aufmacht. Ja. Ich fand den Film bis dahin relativ gut gemacht, wie gesagt. Hab ich jetzt schon mehrfach gesagt. Von der Inszenierung her ist das schon ganz gut. Ich fand, der hat sich ein bisschen zu lange gezogen. Teilweise. Er war ein bisschen zu lang. Der Film? Ich glaube, der. Ja. Also es hat sich alles ein bisschen wiederholt, so mittendrin. Ja, ich glaube, das muss ja auch sein, weil sonst bekommst du ja auch nicht das Gefühl, dass er recht hat. Er muss ja mehrere Sachen sehen und erleben, dass das Krankenhaus einfach das Böse ist, sozusagen. Also stell dir vor, du siehst nur eine Szene, wo er denkt, das Krankenhaus entführt Menschen. Ja. Ich glaube, das bleibt nicht so richtig im Kopf, wie wenn du mehrere siehst. Ja, da hast du schon recht. Das stimmt auch wieder. Mir ist halt nur aufgefallen, ich musste mittendrin mal auf Toilette, hab kurz Pause gedrückt und dann war irgendwie erst kurz nach einer Stunde vergangen. Ich dachte mir, wir haben erst eine Stunde geschaut, weil es mir halt schon viel mehr vorkam. Einfach. Ach so, okay. Also das meine ich mit gezogen. Gut, also ich habe die Zeit gar nicht gemerkt, da wo ich den Film geguckt habe. Ach so, aber ist ja sehr gut. Ja. Da war ich echt ganz konzentriert. Und was ich nicht so gut fand, war das Ende tatsächlich. Du hast ja gemeint gehabt, das Ende fandst du besonders gut, glaube ich. Ja. Im Vorfeld. Ich fand es ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Wieso das? Also, als dann in der Kamera zu sehen ist, dass die Tochter und die Frau halt im Kofferraum liegen, tot sind, da hatte ich mir die ganze Zeit so, jetzt hat man sich die ganze Zeit so Theorien zurechtgelegt und am Ende des Tages ist es halt irgendwo die einfachste, weil ab dem Anfang halt alles einfach nur noch Einbildung war. Da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet einfach, dass da jetzt irgendwas Krasseres kommt als das. Ja, ich kann dich... ein bisschen zu wenig. Ich kann dich verstehen. Aber man hat halt was Neues bekommen. Normalerweise ein Vater, also fast in jedem Film, kommt und rettet seine Familie, dauert ewig erstmal und dann am Ende fahren die alle glücklich nach Hause wieder. Ja, das stimmt. Und das habe ich auch erwartet, ehrlich gesagt, erstmal, dass er seine Familie rettet. Und was ich überhaupt nicht erwartet habe, dass er derjenige, der seine Familie getötet hat. Ja. Und das ist halt so die Überraschung, die am Ende, die ganz, ganz am Ende kommt und gibt mir... Da hast du recht, das stimmt. Das ist halt was Neues, ist nicht normal wie alle anderen Filme. Das Ende ist komplett unerwartet. Selbst wenn auch von der Traurigkeit her. Ja, eben auch. Ja. Selbst wenn die einfach nur im Auto die ganze Zeit lagen. Ja. Das also du hast noch Zeit, ein bisschen deine Meinung zu ändern hier. Danke, dass du mir die Zeit gibst. Gar kein Problem. Ja. Ja, man hat auch, ja, zurück zum Film, zum Anfang, man hat auch gemerkt, dass Ray immer noch Alkoholiker ist, wo er die Batterien kaufen wollte. Der hat auch noch zwei Wodka oder was auch immer doch dazu genommen. Oder wollte er wenigstens. Ja, aber kommt schon den Eindruck, dass er es gemacht hat. Ne? Und dann hat sich entschieden, seinen Kaffee geschüttet hat oder so. Ja, dann hat sich entschieden für den Kaffee und die Kohle anstatt die Batterien, weil er hatte ja auch kein genug Bargeld dabei. Ja. Also der war eigentlich nicht der beste Vater. Ja, das auch. Ja. Ich meine, er hat ja seine vorige Familie auch schon quasi auf dem Gewissen, weil er offensichtlich betrunken einen Unfall hatte. Mit beiden an Bord. Stimmt. Beziehungsweise mit einer schwangeren Frau halt an Bord. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass der Mann nochmal glücklich wird im Leben. Ich glaube schon. Wieso nicht? Der war nur der Schauspieler jetzt. Yep. Ja, nur Spaß. Ja, nicht so einfach für ihn. Und, naja. Jetzt geht's halt weiter. Also, zweite Teil wäre dann, dass er im Knast sitzt. Und nur das. und sich da ein schönes Häuschen da am Stadtrand vorstellt. Das wäre echt nicht schlecht. Mhm. Aber da wissen wir bereits dann alles. Ja, das stimmt. Ich glaube, für den Film darf keinen zweiten Teil geben. Nee. Weil man weiß alles, wie es dann laufen wird halt. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe vorhin halt im Vorfeld nochmal kurz so recherchiert und habe mit Eva gesprochen und ich war felsenfest überzeugt, dass diese Geschichte irgend so Stephen King Kurzgeschichte ist, die da verfilmt wurde, aber es stimmt gar nicht. Okay, da weiß ich. Weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber irgendwie hat das auch so was Stephen King-mäßiges. Mhm. Das Ganze mit diesen Story-Twists und da stellt sich alles nur vor, wo es gar nicht passiert. Fehlt vielleicht noch was Übernatürliches. Ja. Irgend so ein Wesen, was da sein Unwesen treibt oder so, hätten wir dann noch einbauen können. Schon wäre es ein Stephen King-Verfilmung gewesen. Hätte man da auch so vermarkten können vielleicht. Kennst du eigentlich den Film Der Raum? Nee. Hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Ich glaube schon, ja. The Room. Nee, habe ich nicht gesehen. Den sollst du auf jeden Fall noch gucken. Es geht ja nicht ganz in die Richtung, aber halt was Ähnliches. Also da ist auf jeden Fall noch eine coole Idee. Ja. Ja. Und da ist auf jeden Fall... eine ähnlich coole Idee. Ja. Ja, nee, sag ruhig. Da ist auf jeden Fall noch eine Szene in dem Film, Der Raum, die man nie im Leben erwarten wird. Ah ja. Das ist echt heftig auf jeden Fall. Wie man auf so eine Idee kommt. Von der Überraschung oder von der Gewalt, die da dargestellt? Okay. Ja. Ah ja. Also wenn ich den Film, also Brad Anderson als Regisseur hat, wie gesagt, auch schon Der Maschinist, The Mechanist mit Christian Bale gedreht. Das war, glaube ich, 2004 oder so. Der hat eine ganz ähnliche Geschichte, dass halt die Hauptfigur traumatisiert ist und sich Personen einbildet, die gar nicht da sind. Und Dinge einbildet, die gar nicht passieren. Also in dem Film ist er auch noch so, leidet unter Schlaflosigkeit, magert dann immer weiter ab und ist komplett übermüdet. Und am Ende kommt halt auch raus, dass da ein Autounfall war und er kommt halt mit seinem Gewissen nicht klar, weil er auch noch Fahrerflucht begangen hat. Und die Person, die er sich da einbildet, ist so sein Unterbewusstsein, was sich quasi personifiziert und auf ihn einredet. In einer gewissen Weise. Und wie gesagt, relativ ähnlich, würde ich jetzt mal so grob sagen. Aber der Maschinist ein bisschen besser noch gemacht, weil da kommt es tatsächlich so richtig überraschend. Da werden die Anspielungen, dass das alles sich ausgedacht wurde von ihm, sind ein bisschen subtiler gemacht. Also hier bekommt man ja teilweise eigentlich sehr offensichtlich gesagt, dass er sich alles nur einbildet. Da bei dem anderen Film ist es ein bisschen subtiler. Da muss man ein bisschen besser aufpassen. Aber das erfährt man nur am Ende, gell? Genau. Also wem der Film hier gefallen hat, könnt ihr vielleicht auch nochmal den Maschinist anschauen. Würde ich auf jeden Fall an der Stelle empfehlen. Aber der war auch sehr gut. Den habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt, aber... Kann ich dir mal ausleihen? Ich habe die DVD da. Falls, ganz gerne, aber du weißt ja Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. So, Rad, hast du noch was zum Film? Ja, der war auf jeden Fall ganz gut. Den kann ich weiterempfehlen. Das Ende war auch besonders gut. Hört nicht auf Eve. Also eine Sache habe ich noch, und zwar die Szenen, wo seine Frau, diese Joanne, noch da ist mit ihm im Krankenhaus, sagt sie ihm die ganze Zeit, dass sie Kopfschmerzen hat. Obwohl sie ja gar nicht mehr da, also in dem Sinne gar nicht da ist. Also, weil er hat ja die Kopfwunde. Ja, stimmt, ja. Und er hat ja die quasi dann die Kopfschmerzen, logisch. Die war ja gar nicht am Tatort dann zusammen mit der Tochter und dem Mann. Also hier ist ja auch nichts passiert, stimmt. Ja. Ja, siehst du, die haben uns immer wieder Hinweise gegeben, dass da irgendwas schief läuft, aber wir kriegen das nicht hin, weil wir sehen die ganze Zeit halt nur, was Ray gesehen hat. Ja. Und da kommt man echt komplett durcheinander. Das finde ich echt ganz gut. Der Film hätte nur halb so lang sein können, wenn die Polizisten mal das Auto durchsucht hätten. Ja, der Film hätte gar nicht existieren. Ja. Oh je. Oder wenn das Krankenhauspersonal professionell gehandelt hätte, weil offensichtlich er ja ein Schädelhirntrauma hat und die nehmen ihn die ganze Zeit aber ernst, als wäre nie was passiert mit ihm, wo er auch gestürzt ist. Ja, und die hätten ihn einfach weiter untersuchen müssen, oder? Ja, eben. Das macht einfach keiner. Ja. Teilweise wären die auch noch wütend auf ihn. Ja. Er hat ja dann so Wutausbrüche und die reagieren dann entsprechend auch wütend auf ihn. Und ja. Naja. Ja. Schaut ihn euch an, ist auf jeden Fall gut gemacht. Und laut Rat auch noch insgesamt sehr gut. Ja, bekommt auf jeden Fall von mir 9,5 von 10. So viel? Ja. Krass, okay. Na, vor allem, ich habe, wie gesagt, das Ende echt geliebt. Ja. Das Ende war echt unerwartet. Ja, das nicht nur, dass er krank war, ne? Sondern, dass da eine Leiche ist und dass die Familie schon im Himmel ist. Wenn man es so will. Ja. Und das alles seiner Wege auch. Dir jetzt geben? Ich gebe eine 6,5 von 10. Hat mich schon, obwohl, ja. Ich gebe eine 7. Yves, du hast noch eine Chance. Alex dir. Ich bleib bei 7. Er hat mich schon gut unterhalten und gut in die Irre geführt und. Wie gesagt, die Machart fand ich auch echt gut und überzeugend. Handwerklich. Deswegen, das Ende hat mich immer. Ende lässt mich gespalten zurück, so wie ihn. Also, du willst das Ende so. Entschuldigung. Dass er seine Familie rettet am Ende, oder was? Nein, das nicht. Aber. Ich weiß auch nicht. Es ist schon die bestmögliche Möglichkeit, die man aus dem machen kann, was da passiert ist, ne? Ja. Ja. Naja. War schon gut. War auf jeden Fall ganz gut. So. Das zu unserem Film. Jetzt habe ich noch unsere Schlusskategorie und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Die heißt Nice oder Scheiß. Nice oder Scheiß. Funktioniert folgendermaßen, Art. Ich nenne dir nacheinander 10 Filme. Mhm. Und du sagst, je nachdem, ob du sie gesehen hast oder nicht, natürlich, wie du sie findest. Einfach nice oder scheiß oder halt was dazwischen. Darfst einfach mal so ein kurzes Urteil geben. Wenn du irgendwas zu sagen hast zum Film, kannst du natürlich auch gerne noch sagen. Mhm. Irgendwie was besonders gut fandest oder so. Okay, ja. Gut, fangen wir mal an mit Gone Girl. Nice. Mit Madden Affleck. Mhm. Ja. Fand ich auch übrigens. Der zweite wäre Shutter Island. Ich glaube, den habe ich nicht geguckt. Mit Leonardo DiCaprio? Ja. Oder auf so einer Insel ist, so einer Gefängnisinsel, ne? Glaube ich. Den hast du nicht gesehen? Nee. Oh, den musst du dir unbedingt angucken. Ja, habe ich aufgeschrieben. Der ist echt gut. Okay. The Shining. Nice. Get Out. Kenne ich nicht. Den kennst du nicht? Ja. Okay. Der nächste Film wäre Blue Velvet. Kenne ich auch nicht. Ah, Mist. Okay. Aber den vielleicht, Memento von Christopher Nolan. Der ist ganz gut. Also, nice, sorry. Black Swan. Auch nice. Mm. American Psycho. Okay. Nur okay? Okay. Okay. Okay, okay. Misery. Sagt mir nix. Achso, das ist so eine Stephen King-Verfilmung. Jetzt um irgendeine. Ich habe den Film selber nicht gesehen, aber ich glaube, da geht es um so einen Buchautor, der von einer Frau ans Bett gefesselt und gefangen gehalten wird, weil die so ein unheimlicher Fan von ihm ist oder sowas. Oh, okay. Und er will halt logischerweise weg und sie lässt ihn nicht. Ja. Klingt gut, aber okay. Und ja, schon, ne? Der letzte wäre Joker. Oh je. Gut. Hast du den gesehen? Ja. Gut, ja. Und gleichzeitig irgendwie auch nicht so gut. Oha, okay. Warum? Also der Schauspieler war ganz gut, auf jeden Fall. Der hat seine Rolle gemacht. Mhm. Aber da war auch nicht viel, was man gucken kann. Weißt du, was ich meine? Da waren echt nicht viele Szenen, die Psycho gehen. Es war echt nicht viel los dann im Film. Du fandest es ein bisschen langweilig, oder was? Ja, ein bisschen. Und zu lang halt. Sinne. Für die, was da gezeigt haben. Ja. Mhm, okay. Aber wie gesagt, der Schauspieler hat auf jeden Fall seine Rolle ganz gut gemacht. Ja. Ja, war ganz überzeugend, Joaquin Phoenix. Ja. Gut. Haben wir das. Schön. Ja, ein paar Filme kannst du doch, da hast du dir vorher Sorgen gemacht. Was? Du hast dir doch am, wann war das, Sonntag, glaube ich, noch Sorgen gemacht, dass du die Filme nicht kennen würdest, die ich dir dann vorschlage. Ach so, ja. Na, wie gesagt, die Namen sagen mir meistens ja auch nicht viel über den Film. Aber Glück ja, gehabt heute. Okay. Ich danke dir, Rad, dass du mein Gast warst. Sehr gern. Mich sehr gefreut. Ist mir die Ehre, Yves. Vielen Dank. Vielleicht klappt es ja wieder mal. Auf jeden Fall. Wenn du Lust hast. Vielleicht, wenn du dir, ich danke dir den Raum geguckt hast. Ja, vielleicht. Reden wir nochmal darüber. Sehr schön. Dann danke ich dir als Gast. Ich danke Eva für den Schnitt, Georg fürs Intro einsprechen, Markus mit C für unseren Podcast-Jingle. Dann vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin lasst uns gern Feedback da, positives wie negatives, per Twitter, Instagram und per Mail auf unserer Webseite. Ansonsten ist nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Hat mich gefreut, wie gesagt. Und schaut den Film mal, ist auf Netflix. Ist eine Netflix-Produktion, das heißt, der bleibt da auch. Wer das Abo hat, kann da immer gern reinschauen. Dann, sag ich mal Tschüss an euch da draußen, an dich, Rad. Und von mir auch ein Tschüss. Wir sehen uns auf Arbeit. Ja, macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss. So, kannst die Aufnahme jetzt stoppen. Hallo, ich bin Jasmin und ich wollte heute mal 2 Filme empfehlen. Und zwar einmal die Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire in der Hauptrolle, weil das einfach schon seit der Kindheit meine absoluten Lieblingsfilme waren und ich die immer wieder schauen kann. Ich finde einfach die schauspielerische Besetzung total super und es gibt einfach so ein paar Momente in diesem Film, die mich auch nach Jahren immer noch jedes Mal zum Weinen oder Erschrecken oder Lachen bringen und das schaffen sonst nicht so viele Filme bei mir. Und ich finde auch super cool, dass in den letzten Jahren sind ja super viele Adaptionen von Spider-Man rausgekommen und daran merkt man einfach, dass die Story immer präsent bleibt und immer interessant bleibt für Filmemacher anscheinend, was mich sehr, sehr freut als echter Spider-Man-Fan. Und genau, aber für mich bleiben diese 3 Filme einfach die Klassiker unter den Spider-Man-Filmen und deswegen sehr, sehr, sehr, sehr sehenswert und ich kann sie nur wärmstens empfehlen. Ansonsten habe ich kürzlich den Elvis-Film geschaut, der ja letztes Jahr rausgekommen ist, auf einem Langstreckenflug und den kann ich auch sehr empfehlen. Ich kannte zum Beispiel, also ich wusste noch nicht so viel über Elvis' Leben und seinen Werdegang und fand das super spannend, da mal mehr drüber zu erfahren und ich liebe auch die Elvis-Musik, deswegen ist es auch noch ein Pluspunkt für den Film. Genau, liebe Grüße an Letzte Reihe Parkett, macht's weiter mit dem Podcast und danke fürs Einladen. Danke, tschüss.